Hier ist Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, ich bin José Nachsiandi mit diesen Themen für Sie. Die Fälle unerlaubter Telefonwerbung nehmen offenbar stark zu. Den Grundschulen fehlen tausende Lehrer. Und das Wetter, viele Wolken, immer wieder Regen. Es ist 7 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Immer mehr Menschen klagen über unerlaubte Telefonwerbung. Die Zahl der Beschwerden hat in diesem Jahr massiv zugenommen. Bei der Bundesnetzagentur gingen bis Ende November über 52.000 Beschwerden ein. Im vergangenen Jahr waren es nur 29.000. Das steht in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen. Michael Klein berichtet aus Berlin. Eigentlich darf niemand zu Werbezwecken angerufen werden, wenn er nicht vorher zugestimmt hat. Eigentlich. Denn immer wieder versuchen es Firmen trotzdem. Die Grünen fordern deshalb höhere Bußgelder und dass in Zukunft kein Telefonvertrag mehr gültig ist, ohne anschließende schriftliche Bestätigung. Für den enormen Anstieg der Beschwerden hat die Bundesregierung zwei Gründe ausgemacht. In den Medien wird mehr über unerlaubte Telefonwerbung berichtet. Die Menschen sind also sensibler und immer mehr nutzen die simpler aufgebaute neue Beschwerde-Online-Plattform der Bundesnetzagentur. In St. Petersburg in Russland ist am Abend ein Sprengsatz in einem Supermarkt hochgegangen. Mindestens 10 Menschen wurden verletzt. Die genauen Hintergründe sind weiter unklar. Laut Behörden war die selbstgebaute Bombe mit Metallteilen gespickt. Es werde kein Motiv ausgeschlossen, heißt es von den Behörden. Auch nicht versuchte Erpressung, Bandenkriminalität oder Terror. An den Grundschulen sind bundesweit etwa 1.000 Schulleiterstellen unbesetzt. Das hat eine Bildumfrage ergeben. Der Lehrerverband geht davon aus, dass jede 10. Grundschule betroffen ist. Und er kritisiert, dass insgesamt etwa 20.000 Lehrer fehlen. Die Gewerkschaft GEW sieht drei Gründe für diese Entwicklung. Der Job sei stressig, lohne sich finanziell kaum und werde mit immer mehr Aufgaben überfrachtet. SPD-Chef Martin Schulz gilt für 2/3 der Deutschen als Verlierer des Jahres 2017. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Funke Mediengruppe. Uli Reitinger mit den Details der Umfrage. Er könnte einem fast leid tun, der Martin Schulz. Als SPD-Heilsbringer gestartet, könnte das Jahr für ihn und seine Partei kaum schlechter zu Ende gehen. Nach dem schon desaströsen Bundestagswahlergebnis liegt die SPD in aktuellen Umfragen nur noch bei 19%. Und dann führt Schulz auch noch diese Umfrage an. 67% sehen Schulz als Loser des Jahres. Auf Platz 2 und 3 liegen die anderen beiden Wahlverlierer, CSU-Chef Seehofer und Kanzlerin Merkel. Ab heute werden im Einzelhandel 3 Tage lang Silvesterraketen und Böller verkauft. Fachleute weisen darauf hin, dass man nur geprüfte Produkte nutzt. Illegale Ware aus dem Ausland sei gefährlich, heißt es. Die Händler freuen sich auf einen ähnlich hohen Umsatz wie im vergangenen Jahr. Da gaben wir Kunden 137 Millionen Euro aus. Und das waren die Nachrichten mit José Nachsiandi. Jetzt der Wetterservice hier bei Antenne Düsseldorf. Jetzt am Morgen und Vormittag noch meist grau mit vielen Wolken. Nieseln kann es da auch ein bisschen. Später lockern die Wolken aber auf und lassen dann die Sonne auch ein bisschen durch. Da bleibt es dann auch trocken. Morgen auch erst trocken Richtung Abend. Und auch schon am Nachmittag gibt es dann morgen wieder neue Schauer. Die Werte dann nur noch maximal 4 Grad. Im Moment auch frisch draußen, 3 Grad am Dreischeibenhaus und 3 Grad auch am Kaiserswerthermarkt. Antenne Düsseldorf ist hier der einzige Verkehrsservice für unsere Stadt, der immer noch nichts zu melden hat. Es ist alles frei. Kommen Sie gut an. Antenne Düsseldorf am Morgen. Hast du nicht gesagt, dass du noch Böller im Keller hast von vor 10 Jahren oder so? Ich glaube, vor 7 Jahren. Ja, okay. So Raketen und so Kram, ja. Und traust du dich, die abzufackeln dieses Jahr Silvester? Ich weiß es nicht. Ich habe es letztes Jahr versucht. Eine Rakete ist irgendwie nicht richtig gestartet und seitdem habe ich Angst. Okay. Ja. Ich glaube, du bist ein bisschen feige. Oder schlau. Wir haben uns bei einem Pyrotechniker Tipps geholt, wie wir Silvester gesund und unverbrannt überstehen. Und Olle Böller hat da glaube ich, nicht empfohlen. wir prüfen das gleich nochmal. Das machen wir in 7 Minuten. Antenne Düsseldorf mit Dennis Lieske und Julia Vorpal. Moin. They keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover names as the sun goes down. But they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. As the sun goes down, hey. As the sun goes down. Antenne Düsseldorf. Alten Geschichten, auch wenn's im Norden so viel Neues gibt. Ob sich was ändert, wäre zwar spannend zu wissen. Doch wenn ich bleibe, dann verzweifle ich. Verbind mir die Augen, ich komm blind zurecht. Kenn jeden Winkel, hier längst auswendig. Fühl mich dort fremd, wo mein Zuhause ist. Ob's wieder besser wird, glaub ich nicht. Ich werde sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wäre besser zu gehen. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nimm meine Jacke und lauf einfach los. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Seitdem wir zusammen wohnen, fühlt sich's anders an. Ich hab gedacht, wir werden alt zusammen. Jetzt bin ich froh, wenn ich mal draußen bin. Ob's wieder besser wird, weiß ich nicht. Ich werd dich sicherlich ein Stückchen vermissen, doch es wär besser zu gehen. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nimm meine Jacke und lauf einfach los. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Irgendwo sein, wo ich noch niemals war. Nimm meine Jacke und lauf einfach los. Ich brauch frische Luft, damit ich wieder ein bisschen atmen kann. Wenn was endet, fängt was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft. Guten Morgen, wir sind's, Antenne Düsseldorf, Julia Vorpal hier. Und Dennis Lieske, hallo, um 7:10 am Donnerstag. Den Julia verflucht. So ein bisschen. China-Kracher, Raketen, Böller. ist nichts für mich. Mein Hund und ich, wir haben beide Angst. Trotzdem, finde ich unverschämt, aber trotzdem startet heute wieder der Verkauf von Feuerwerksartikeln. Bis zu unfassbaren 30 Millionen Euro böllern die Leute da in die Luft und das allein nur hier bei uns in NRW. Aber Rakete ist nicht gleich Rakete, da gibt es auch ein paar Unterschiede, vor allem in Sachen Sicherheit. Deshalb haben wir uns Tipps von einem professionellen Pyrotechniker geholt, Arno Blum. Der weiß, worauf man als Amateur beim Kauf von Böllern achten sollte, nämlich? Beginn im Discounter oder im Baumarkt zum Beispiel. Da kann man davon ausgehen, dass dort nichts verkauft wird, was irgendwie bedenklich wäre, wie jetzt irgendwelches nicht legales Feuerwerk aus dem Ausland, zum Beispiel ungeprüftes Feuerwerk. Kaufe ich natürlich an irgendwelchen dubiosen Stellen wie auf dem Flohmarkt, irgendwo aus dem Auto heraus. Da sollte ich ganz schön etwas vorsichtiger sein. Eben, denn die meisten von uns brauchen ihre Finger ja noch. So ist es wohl, ne? Wer sicher gehen sollte, der muss auf bestimmte Kennzeichnungen achten. Sind die Feuerwerkskörper nämlich legal, dann haben sie da auf jeden Fall eine Nummer draufstehen. Herr Blum, worauf muss ich da genau achten? Es gibt zwei Nummernfolgen, Nummernbuchstabenfolgen auf den Feuerwerkskörpern, die draufstehen müssen. Die eine zum Beispiel ist die sogenannte BAM-Nummer. Das ist zum Beispiel BAM-F2 1174, so als Beispiel. F2 steht dafür für die Kategorie, das ist F2-Feuerwerk, das heißt Silvesterfeuerwerk, und 1174 ist so eine Identnummer für den Artikel, und BAM ist die deutsche Prüfstelle. Oder es steht eine CE-Nummer drauf, eine von den beiden muss draufstehen. Danke, Herr Blum. Wichtig ist außerdem, dass die Kennzeichnung gut lesbar ist und auf Deutsch und dass da auch die Inhaltsstoffe vom Hersteller angegeben werden. Und wer das alles beachtet, die Böller bis Sonntag außerdem trocken und warm lagert, der sollte dann sicher ins neue Jahr kommen. Oder man lässt das einfach mit dem Knall. Such a heart, such a soul. nach sieben. Guten Morgen, wir sind's, Antenne Düsseldorf. Diese Woche ist noch Ruhe, nächste Woche auch noch. Und danach geht's dann los. Dann verhandeln die Spitzen von CDU, CSU und SPD endlich über die Möglichkeiten einer Regierungsbildung. Ja, aber Zeit, mal wieder zu sondieren. Ne? Noch nie war Deutschland nach einer Bundestagswahl so lange ohne neue Regierung. Und es war insgesamt gesehen auch ein aufregendes politisches Jahr. Ne? 24. Januar. Der Schulz-Hype beginnt bei der SPD. Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. 12. Februar. Die Sozialdemokratie bleibt im Aufwind. Ex-SPD-Minister Frank-Walter Steinmeier wird zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Ich werde parteiisch sein, wenn es um die Sache der Demokratie selbst geht. 26. März. Es beginnt der Sinkflug von Kanzlerkandidat Schulz. Bei der Landtagswahl im Saarland gewinnt die CDU. Am 7. Mai in Schleswig-Holstein und am 14. Mai in Nordrhein-Westfalen muss Martin Schulz die nächsten Schlappen einstecken. Beide SPD-Ministerpräsidentenposten fallen an die CDU. Regierung Stegner-Albig ist abgewählt, meine lieben Freunde. Heute ist ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen. 7. Juli. In Hamburg kommt es rund um den G20-Gipfel zu gewalttätigen Straßenkrawallen und sogar zu Plünderungen. 24. September. Bundestagswahl. Die Große Koalition wird abgewählt. Union und SPD verlieren 14% der Wählerstimmen. Man braucht nicht drum rumzureden. Natürlich hatten wir uns ein besseres Ergebnis erhofft. Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition. 19. November. In Berlin scheitern die Sondierungsgespräche von Union, Grünen und FDP. Parteichef Lindner stellt sich bei Jamaika quer. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. 7. Dezember. Der SPD-Parteitag gibt grünes Licht für Gespräche mit der Union. Wir müssen nicht um jeden Preis regieren. Aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen. 20. Dezember. Die Parteispitzen von Union und SPD verabreden die nächsten Schritte in Richtung GroKo. Das letzte Wort darüber hat die SPD-Basis im nächsten Jahr. Der politische Jahresrückblick, das war ein Beitrag von Anja Stein für Antenne Düsseldorf. City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. Up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to do much talking. I might have to tell you something. Damn, I like me better when I'm with you. Stay with me, lay here with me, yeah, yeah. 22 Uhr am Donnerstag. Antenne Düsseldorf ist hier und heute ist Tag 2 unserer Konzertabende. Wir spielen zwischen den Jahren ja die besten Live-Mitschnitte von Konzerten, die wir organisiert haben. Gestern Abend gab es Mark Forsters Wunscherfüller-Bellona-Konzert zu hören. Heute gibt es das Beste von Lichtblicke on Tour. Da gehen ja Stars aus dem besten Mix raus auf die Straße und singen für einen guten Zweck. Mhm. Und dieses Jahr sind Adel Tawil, Milky Chance und Michael Patrick Kelly bei Lichtblicke on Tour aufgetreten. Insgesamt haben sie dabei 22.600 Euro Spenden für unsere Aktion Lichtblicke gesammelt. In den letzten Jahren waren aber auch ganz viele andere schon dabei. Und die Highlights, die gibt es heute Abend ab 19 Uhr hier bei Antenne Düsseldorf. Einen Song gibt es schon in ein paar Minuten. Adel Tawil, ist da jemand noch vor den Nachrichten um 19:30 hier bei Antenne Düsseldorf? Jetzt Luxus-Sale bei Who's Perfect. Italienische Designermöbel bis zu 44% reduziert. Und nur bis 13. Januar mit kostenloser Lieferung. Who's Perfect Düsseldorf, Immermannstraße. Sie suchen neue Mitarbeiter für Ihr Unternehmen? Sie finden sie auf dem Jobportal Indeed. Intelligente Technologie verhilft Ihrer Stellenanzeige zu den richtigen Bewerbern. Deshalb nutzen schon über 3 Millionen Unternehmen Indeed. Inserieren auch Sie Ihre nächste freie Stelle auf Indeed. Neukunden erhalten jetzt für kurze Zeit 50 Euro Guthaben zum Schalten einer Premium-Anzeige. Sichern Sie sich jetzt Ihr Guthaben auf indeed.com/guthaben. Es gelten unsere AGB und Qualitätsstandards. Wenn du es geschafft hast, Hotel Mama zu verlassen, Hardeck, dich ein! Und wenn deine Kinder endlich aus dem Haus sind, Hardeck, dich ein! Denn im Rheinland bei Hardeck in Hilden gibt es die besten Möbel zum besten Preis. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr unter hardeck.de. Es war einmal das Rotkäppchen. Das wollte die Herstellergarantie seines Autos behalten und musste deshalb stets zur Inspektion in die Vertragswerkstatt. Hey, Schluss mit den Märchen! Auch eine Inspektion bei ATU erhält die Herstellergarantie und ist garantiert günstig. Zum Komplettpreis ab 149,99 Euro. Mehr Infos in Ihrer ATU-Filiale und auf atu.de. ATU, die Nummer 1 Meisterwerkstatt. Macht das neue Jahr zu eurem Jahr. Eure Musik und Videos immer an eurer Seite. Musik streamen, so viel ihr wollt. Video streamen, so viel ihr wollt. Jetzt kostenlos Telekom Stream On buchen und endlos Musik und Video streamen, ohne das Datenvolumen zu verbrauchen. Und dazu Top-Smartphones für nur 1 Euro und den Beats X Kopfhörer für nur 88 Euro. Bis zum 7.1. unter telekom.de. Can we be friends? Jahresendspurt bei Schaffrath. Mit Rabatten und Steuergeschenken zum Abwinken. Jetzt bis Samstag bis zu 25% Rabatt auf Möbel, bis zu 50% auf Planungsküchen und obendrauf zusätzlich jeweils 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Auch auf Boutiqueartikel, Heimtextilien, Teppiche und Leuchten. Aber nur bei Schaffrath. Mein Auto hat Leichtmetallfelgen. Meiner hat Sitzheizung. Meiner hat sogar 5 Jahre Garantie. Meiner hat den Hammerpreisvorteil. Was sagst denn du dazu? Was hat dein Auto so? Alles. Lassen keine Wünsche offen. Die Sondermodelle Clever von Skoda. Freuen Sie sich auf modernste Connect-Features, viele Ausstattungsdetails, 5 Jahre Garantie und bis zu 4.000 Euro Preisvorteil. Erfahren Sie mehr bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder unter skoda.de/clever. Skoda. Simply clever. Pass auf, dein schicker Sportwagen gegen meine alte Rostlaube. Hm? Oh, komm. Lass mich kurz überlegen. Nee, mein Radio bietet mir da einen besseren Tausch an. Antenne Düsseldorf. 10.000 für 10. Der Tausch deines Lebens. Zehner sammeln, Radio hören und mit der richtigen Seriennummer 10.000 Euro gewinnen. Jeder 10-Euro-Schein kann der richtige sein. Und damit Sie nicht den Überblick verlieren, registrieren Sie Ihre Scheine ganz einfach in unserem 10er-Checker auf der Homepage. Antennedüsseldorf.de. 10.000 für 10. Der Tausch deines Lebens. Ab dem 8. Januar bei uns. Ohne Ziel läufst du durch die Straßen. Durch die Nacht kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine. Und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht. Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt. Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Lachende Gesichter, du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an. Die Welt ist blau und dein Herz ist taub. Du hast gehofft, dass eins und eins gleich zwei ist und irgendwann irgendwer dabei ist, der mit dir spielt und keine Worte braucht. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme in dir sagt, da ist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Düsseldorf. Guten Morgen, ich bin Maike Glass und das sind unsere Themen um halb acht. Martin Schulz ist Verlierer des Jahres. Rheinbahn will Park-and-Ride-Plätze verbessern. Das Wetter erst nass und bewölkt, später dann trocken. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf. Nachrichten. Für rund zwei Drittel aller Deutschen ist Martin Schulz der Verlierer des Jahres. Auf dem zweiten und dritten Platz der Negativskala liegen Horst Seehofer und Angela Merkel. Das hat eine Umfrage im Auftrag der Funke Mediengruppe herausgefunden. Online-Banking mit nur einer App ist nach Meinung einiger Computerexperten sehr gefährlich. Beim Treffen des Chaos Computer Clubs hieß es, diese Apps seien sehr leicht zu manipulieren. Sicherer sei dagegen die Zwei-Geräte-Authentifizierung mit einer TAN. Rund 30 Millionen Euro werden wir in NRW in den kommenden Tagen in Feuerwerkskörper investieren. Damit rechnet der Handelsverband. Von heute bis einschließlich Samstag können wir Pyrotechnik der Klasse 2 kaufen. Björn Musiol vom Handelsverband warnt davor, den ein oder anderen Euro bei dubiosen Billiganbietern sparen zu wollen. Was wichtig ist, da nicht auf sogenannte fliegende Händler zu schauen, was auch da die Preisgestaltung angeht, auch wenn die Preise dann verlockend sind, sich da auf jeden Fall auch im Fachhandel und im Einzelhandel dann zu konzentrieren, was den Einkauf angeht. Denn auch nur dort kann dann auch gewährleistet werden, dass die Feuerwerkskörper nach den jeweiligen Normen auch dann dementsprechend auch verkauft werden. Wichtig für diese Normen ist in jedem Fall die Kennzeichnung mit der BAM-Prüfnummer oder mit dem CE-Zeichen der Europäischen Union. Im nächsten Jahr sollen mehr Autofahrer in der Innenstadt auf Bus und Bahn umsteigen. Das wünscht sich die Rheinbahn. Sie will darum die Park-and-Ride-Parkplätze verbessern. In einer App sollen wir in Zukunft angezeigt bekommen, auf welchen Park-and-Ride-Plätzen noch Plätze frei sind. Außerdem könnten wir in der App dann direkt die anschließende Bus- oder Bahnverbindung checken. Wann genau diese App an den Start gehen soll, steht noch nicht fest. Das Jugendamt sucht aktuell nach Düsseldorfern, die bereit sind, Kinder in Notlagen aufzunehmen. Dazu zählen zum Beispiel Kinder, die nicht in ihren Familien bleiben können, weil sie dort körperlich oder psychisch missbraucht werden. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Kreumann mit mehr Infos. Es gibt zwei verschiedene Arten von Pflegefamilien. In Bereitschaftspflegefamilien werden Kinder kurzzeitig untergebracht, um sie schnell aus ihrem kritischen Umfeld rauszuholen. Wenn sich die Lage verbessert, können sie danach in ihre echten Familien zurückkehren. Aktuell gibt es 37 Familien, die Kinder kurzzeitig aufnehmen können. Das sind jedoch zu wenig. Das gleiche gilt auch für die dauerhaften Pflegefamilien. Auch hier sucht die Stadt dringend nach Paaren, Einzelpersonen oder Lebensgemeinschaften, die schutzbedürftigen Kindern ein Zuhause geben wollen. Eine pädagogische Ausbildung dafür ist nicht nötig. Und wie Sie sich als Pflegeeltern melden können, lesen Sie auf antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten. Da gibt es auch noch mehr Meldungen aus unserer Stadt. Das waren die Nachrichten. Julia Vorpal weiß jetzt, wie das Wetter wird. Grau und bewölkt erstmal heute leider. Nieselregen und Graupelschauer, also eher ein bisschen ungemütlich. Die Chose ist aber irgendwann durch und dann gibt es heute Nachmittag auch wieder ein bisschen Sonne. Allerdings nur noch maximal 5 Grad. Morgen geht es dann erst trocken los, später kommen dann aber neue Schauer. 3 Grad am Pilker Bahnhof im Moment und 3 Grad auch hier bei uns an den Shadow-Karten. 7:35, guten Morgen Autofahrer, Antenne Düsseldorf mit dem einzigen Verkehrsservice für unsere Stadt. Die Straßen sind soweit frei, gute Fahrt. Antenne Düsseldorf am Morgen. Kurz nach 7:30 noch ist es hier in der Redaktion recht leer und das wird sich auch heute nicht mehr ändern. Nee, zwischen den Jahren haben viele frei, auch bei uns, wie so oft in so einer kurzen Woche. Da bauen wir Deutschen gerne die Brücke, ne? Ja, ist ja auch super. 3 Tage Urlaub, 9 Tage frei. Ist aber doch eigentlich totaler Quatsch. Die anderen Tage hätte man ja eh frei. Die 3 Tage, die kann man auch wann anders nehmen. Zum Beispiel, wenn das Wetter besser ist. Ja, komisch nur, dass du dir die erste Brücke für Mai schon gebaut hast, ne, Herr Kollege? Zum Beispiel, ja, nächstes Jahr im Mai, da kann man sich eine Megabrücke bauen. Und wir blättern gleich mal ganz in Ruhe durch den Kalender. Das machen wir in 10 Minuten hier bei Antenne Düsseldorf. Ich bin Julia Vorpal. Ich bin Dennis Lieske. Schönen guten Morgen. Crawl through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, if I were sorry, oh. My breath till my face turned blue. I'd rob a bank and a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, oh. Did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the volunteer or act as if there's nothing there? If I were sorry. Antenne Düsseldorf ist hier der Donnerstagmorgen mit einer großen Zahl. Über eine halbe Milliarde Euro. So viel Geld will die Rheinbahn in den nächsten 5 Jahren investieren. Neue Busse, neue Bahnen sollen unter anderem mehr Kunden anlocken und für bessere Luft in Düsseldorf sorgen. Wir haben eben schon gehört, über 40 neue U-Bahnen werden im Laufe des Jahres gekauft und dann auch auf die Schiene gesetzt. Es gibt aber noch ein weiteres Zauberwörtchen für die Zukunft, heißt Digitalisierung. Viele würde es ja fast schon reichen, wenn die Rheinbahn tatsächlich auch sofort kommt, wenn das an der Haltestelle digital steht. Ne? Sofort. Sofort. Ja, da ist die Rheinbahn auch dran. Ne? Die App wird ja auch regelmäßig aktualisiert. Über 100.000 Menschen nutzen die inzwischen regelmäßig, aber auch ganz woanders soll diese digitale Technik nächstes Jahr Einzug halten. Das sagt Rheinbahnchef Michael Klausecker. Und zwar auf den Park-and-Ride-Parkplätzen rund um die Innenstadt. Was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir die Park-and-Ride-Plätze, die es gibt, erstmal digital erfassen, dass wir zweitens auf den Parkplätzen digital erfassen, wie viele Plätze dort sind und wie viele davon belegt sind und auch diese Information den Autofahrern dann geben über eine App. Also wie fahre ich mit meinem Auto bis zu dem Park-and-Ride-Platz und wie komme ich dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter, um ihnen das Nutzen von Park-and-Ride einfacher zu machen. Also Autofahrer wie du sollen letztendlich dazu gebracht werden, ihre Karre auf dem Park-and-Ride-Platz abzustellen und dann mit Bus oder Bahn weiterzufahren in die Stadt. Soll dann natürlich dafür sorgen, dass es weniger Staus auf den Straßen gibt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das klappt. Wenn wir verfolgen und beobachten hier bei Antenne Düsseldorf. Heute Morgen sind die Straßen sowieso frei. So. Ich bin Dennis Lieske. Und ich bin Julia Vorbeil. So when you step inside, jump on the floor. Let's get it crunk up, let's get crunk up on this dance. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dance. Let's get it percolating, while you're waiting, so just dance for me. It's only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. A drink, go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating, no more drama in our lives. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. Wir sind's, Antenne Düsseldorf. Und er hier ist der Verlierer des Jahres. Wie viel Zeit habe ich? Eine Minute. Aha. Theoretisch. Gut. Ja, nix gut. SPD-Chef Martin Schulz in einer Umfrage von Emnet sagen 2/3, der ist für mich der Verlierer 2017. Antenne Düsseldorf-Reporter Michael Klein in Berlin. Hartes Urteil für Schulz, oder? Ja, das hat ihn schon bitter erwischt. Gestartet wie ein Tiger mit 100% als Parteichef, mit glänzenden Umfragen und großen Ankündigungen. Ich will die SPD zur stärksten Partei in Deutschland machen. Das Ergebnis bei der Bundestagswahl kennen wir. Kleiner Trost, immerhin sieht knapp ein Viertel der Befragten in Schulz auch den Gewinner des Jahres. Okay, wie schneiden denn die anderen Politiker so ab? Alle bekommen die führenden Köpfe der großen Koalition auf Unionsseite auch ihr Fett weg. Denn auf Platz 2 und 3 dieser Negativrangliste landen CSU-Chef Horst Seehofer und die CDU-Vorsitzende Kanzlerin Angela Merkel. Die GroKo wurde in der Umfrage also deutlich abgewatscht oder abgewählt. Am besten schneidet übrigens der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder ab. Das zweitbeste Ergebnis erzielt der scheidende Grünen-Chef Cem Özdemir vor FDP-Chef Christian Lindner. Martin Schulz ist laut Umfrage Verlierer des Jahres 2017. Hier ist Antenne Düsseldorf. 16 Minuten bis 8. So ein Geschenk gab's noch nie. Höffner schenkt Ihnen satte 30% auf Möbel, Küchen und Matratzen. Gilt auch auf Marken, reduzierte Artikel und Expressware. Nur bis Dienstag. 30% ohne Wenn und Aber. Und ohne Wenn und Aber heißt bei Höffner wirklich ohne Wenn und Aber. Mehr unter höffner.de. Real präsentiert das beste Feuerwerk zu Knallerpreisen. Nur heute. Feuerwerksbatterien Psycho, Update oder Bulldog jeweils 16 Schuss. Statt 17,99 Euro für unglaubliche 9 Euro je Batterie. Nur solange der Vorrat reicht. Und nur bei Real. Einmal hin, alles drin. Und bis Dienstag verwöhnen wir Sie außerdem bis um 11 Uhr mit einem leckeren Champagner-Frühstück. Ach ja, und alle Höffner-Sonderöffnungen zwischen den Jahren finden Sie unter höffner.de. Vom Zähneputzen bis zum ersten Kaffee. Antenne Düsseldorf. Der beste Mix. I see you on the blue sky. I need a little sunshine. I fell into your brown eyes. Told you I was your light. No, I don't wanna talk about it. I don't wanna listen all that much. Now it's falling apart. I don't wanna talk about it. I just wanna hold your hand. Zwischen den Jahren so ein bisschen rum. Antenne Düsseldorf, guten Morgen am Donnerstag. Wer alle Weihnachtsgeschenke schon gestern umgetauscht hat oder nichts umzutauschen hatte, der kann, wenn er will, jetzt die Zeit nutzen und sich den Kalender fürs nächste Jahr mal angucken. Stichwort Brückentage. Ist was für dich, ne? Gewesen. Ich habe mir schon welche genommen. Ja, im Mai. Einen Tag Urlaub nehmen, 4 Tage frei. Langes Wochenende. Ursula Winkler aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion. Es geht aber noch viel, viel mehr im Mai. Was muss ich da tun? Also, die Mai-Superbrücke geht so, wenn man den Tag der Arbeit am 1. und Christi Himmelfahrt einbindet. 8 Urlaubstage, 16 Tage frei. Wer hier langsamer war als die Kollegen, hat aber noch eine Chance. Es gibt noch eine Megabrücke zum Jahresende. Weihnachten und Neujahr kombiniert machen 11 freie Tage mit nur 4 Urlaubstagen. Okay, und was, wenn man beide Superbrücken verpennt hat? Dann gibt es noch kleinere Brückchen, die sich immer noch sehen lassen können. Ostern 4 Urlaubstage einreichen, 10 Tage Schokohasen naschen oder ab ins Skigebiet. Am Tag der Deutschen Einheit im Oktober 9 freie Tage für 4 Urlaubstage. Ist doch auch schick. Und die Superbrücke zum Jahresende, die lässt sich natürlich auch splitten. Wie ist es rechtlich? Muss der Chef mir Brückentage erlauben? Nein, die Chefs sollten schon versuchen, die Wünsche der Mitarbeiter zu erfüllen. Aber wenn dann halt gar keiner mehr im Büro ist oder im Laden, dann geht's natürlich nicht. Deswegen hilft meist, seien Sie einfach der Schnellste. Wenn Sie Kinder haben, sollten Sie allerdings auch bei der Urlaubsplanung bevorzugt werden. Und das Gute, haben Sie einmal einen Urlaub genehmigt bekommen, dann kann man Ihnen den kaum noch wegnehmen. Dann kann der nur noch in Ausnahmefällen wieder gestrichen werden, wenn zum Beispiel krankheitsbedingt sonst absoluter Personalnotstand droht. Brückentage 2018 für alle, die Lust haben, da jetzt schon drüber nachzudenken. 10 vor 8 gleich. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few. But you know that I would go anywhere for you. Sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. Let me taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. Zum Ende des Jahres befördert. Das Beste kommt auch immer zum Schluss. Jetzt bei Kaufland die Knallerpreise zum Jahresende. Zum Beispiel Père Eugène Raclette-Scheiben, die 400-Gramm-Packung nur 1,99. Und Rotkäppchen-Sekt im Karton, 6x 0,75 Liter nur 15 Euro. Kaufland. Gute Woche. Landal Green Parks. Mein Urlaub im Grünen. Die Woche im 6-Personen-Ferienhaus schon ab 269 Euro. Jetzt entdecken auf landal.de. Wenn alles so leer ist ohne Tannenbaum. Hardeck. Dich ein! Wenn der dicke Mann mit Bart dein Sofa durchgesessen hat. Hardeck. Dich ein! Wenn die Rentiere deine Küchenstühle aufgefressen haben. Hardeck. Dich ein! Denn nur bei Hardeck gibt's die besten Möbel zum besten Preis. Mit kostenloser Lieferung und Montage. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr unter hardeck.de. Macht das neue Jahr zu eurem Jahr. Eure Musik und Videos immer an eurer Seite. Musik streamen, so viel ihr wollt. Video streamen, so viel ihr wollt. Jetzt kostenlos Telekom Stream On buchen und endlos Musik und Video streamen, ohne das Datenvolumen zu verbrauchen. Und dazu Top-Smartphones für nur 1 Euro und den Beats X Kopfhörer für nur 88 Euro. Bis zum 7.1. unter telekom.de. Can we be friends? Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Stoßen Sie an auf die festlichsten Tage des Jahres und feiern Sie gemeinsam mit der Familie und guten Freunden. Und deshalb bitte ein Bit. Die Kracher des Jahres bei Möbelboss. Alle freigeplanten Küchen zum halben Preis mit Lieferung und Montage kostenlos bei Möbelboss. Nur noch bis Samstag. Feuerwerk bis zu 40% günstiger. Ist das hier nicht gut? Tja, wer Altours hat, hat's gut. Tolle Hotels, super Service, schöne Strände. Altours, alles aber günstig. Schatz, wollen wir aus der Werkstatt nicht ein Yogazimmer machen? Ja, finde ich gut. Wenn alles ewig einfach wäre. Jetzt einfach Strom oder Gas wechseln und 150 Euro Bonus sichern. Auf ewigeinfach.de. Lasst uns einen traumhaften Sale feiern. Jetzt bei C&A. 20% Rabatt auf alle bereits reduzierten Artikel. 20%, aber nur bis zum 2. Januar. Komme in deine teilnehmende C&A-Filiale und shoppe dich glücklich. Viele Reduzierungen auch in unserem Onlineshop. C&A. Feel good fashion. Ich bin's, Markus Maria Profitlich. Freut ihr euch auch so auf Weihnachten? Die Janine Kunze macht Geflügel. Na klar freuen die sich, die kommen ja auch alle. Zu uns? Zum Essen? Nee, zum Sparen. Bei POKU gibt's jetzt 20% Rabatt auf alles. Noch bis zum 30. Dezember. Oh, das schmeckt mir. Wusste ich. 20% auf alles. Außer Geflügel. Jetzt. Bei POKU. Das Beste kommt zum Schluss. Jetzt bei Karstadt. Bis zu 50% auf Bekleidung und Schuhe für die ganze Familie. Sie haben richtig gehört. Bekleidung und Schuhe bis zu 50% reduziert. Nur jetzt bei Karstadt und auf karstadt.de. Eigentlich. Eigentlich. Eigentlich. Willst du nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander? Willst du Homeoffice? Willst du im Job noch mehr erreichen? Viel mehr. Fang an mit Xing und finde den Job, der zu deinem Leben passt. Täglich mehr als 10.000 neue Jobs auf xing.com. Wer dabei ist, kann mehr erreichen. Respekt, ihr Feuerwerkfans. Für euch lassen wir es krachen. Denn bei Thom gibt's das richtige Feuerwerk für jede Silvesterparty. Zum Beispiel die Heulerbatterie Hotbox für 3,99 €. Einmal zünden, 120 Schuss. Nur bis zum 30.12., solange der Vorrat reicht. Thom, Respekt, wer es selber macht. Der NRW-Einrichtungstipp. Roller sagt allen Kunden Danke für ihre Treue im Jahr 2017. Als Dankeschön schenkt Ihnen Roller 50% Rabatt auf alle freigeplanten Küchen. Dazu die Lieferung und Montage für nur 149 Euro beim Küchenkauf ab 1.999 Euro. Gibt's doch gar nicht! Doch, bei Roller. Bald 150 Mal in Deutschland und auf roller.de. Antenne Düsseldorf. Unsere Hits gleich nach 8. Das ist der beste Mix. Your fingerprints on my skin. Ever since the day you let me in, I feel your vibes, they are circling. You cut so deep, cut so deep. Who needs love leaning to one side? With We falling in the jungle lights. You have it all, got me on standby. You cut so deep, cut so deep. Cause I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer. You made me a believer. And now I'm shouting from the rooftop, baby. Tell me, will you come and see me? I'm shouting from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up. I'm just a lover of my twin soul. Fire the shots and I need to know. I'm shouting from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up. So my heart was so tight and numb. So sick, too much went wrong. You had that match and you let it strike. You cut so deep, cut so deep. Got your toss hitting my bullseye. Watching hope doing overtime. Keep me hanging all through the night. You cut so deep, cut so deep. Hey, I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer. Your heart.